sicher, dass jemand gesagt hat, drei Seelen, wie beschworen? Ja, das habe ich auch verstanden. Und dann hat dieser Mensch noch gesagt, sie sitzen in der Falle. Schnee liegt so hoch, dass wir nicht mehr durchkommen. Es wäre sinnlos, das zu versuchen. Du willst hier bleiben? Ach, von wollen kann doch gar keine Rede sein. Du siehst doch, wie hoch der Schnee liegt. Das sind mehr als 2 Meter. Da kennst du nicht einmal durch, wenn du auf einem Pferd reiten könntest. Ja, du hast recht. Wir müssen bleiben. Irgendwie werden wir die Nacht schon überstehen. Wenn wir rausgehen, zerreißen uns die Wölfe.